Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Gott segne dieses Wort. Hören und folgen. In diesem Bibelvers hier aus dem Römerbrief lernen wir mehr über, was es bedeutet, hören und zu folgen. Besonders Gottes Wort zu hören und zu folgen. Und der Glaube kommt, eben wie es hier steht, eben vom Hören der Botschaft. Das ist die Botschaft, die gute Nachricht, dass unser Jesus Christus gekommen ist als Gott im Fleische und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und wir können zu ihm kommen als reuige Sünder. Und reuige Sünder heißt, dass wir uns abwenden von der Sünde und der Heilige Geist in unser Herzen kommt und uns hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Das ist die gute Nachricht, zusammengefasst. Und wir lernen eben hier, dass die Erlösung so durch Jesus Christus für alle Menschen, egal wer es ist, bereitsteht. Ja. Wichtig ist es aber, dass wir nicht nur die gute Nachricht hören, sondern eben auch, dass wir Jesus in unsere Herzen kommen lassen, sozusagen. Die Wahrheit ist, dass Jesus Christus schon weiß, wer zu ihm kommt. Und das aber nicht heißt, dass wir keine Möglichkeit haben, selber zu Christus zu kommen. Und geht noch mal rein, wir wollen noch mal ein paar Beispiele uns anschauen, wo eben Hören und Folgen als Beispiele da gegeben sind, wo Menschen eben schon die gute Nachricht hören und die Herzen der Menschen eben schon Christus zugewandt sind, auch obwohl er noch gar nicht da ist. Geht mal rein, wir lernen mehr über Johannes den Täufer und das ist im Johannes-Evangelium. Das ist im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Vers 4 bis 6. Und schaut mal da, was da geschrieben steht über die Stimme in der Wildnis, die da spricht. Das ist Gottes Wort, schon verkündet durch Johannes den Täufer. In Reue zu Christus zu kommen. Und Christus ist noch gar nicht da. Ja? Aber die Herzen der Menschen sind schon da dem Heiligen Geist zugewandt. Der Heilige Geist ist noch nicht, also Christus ist hier noch nicht erschienen an der Stelle. Ist schon auch in der Welt, aber er ist noch nicht gekreuzigt worden, gestorben und wieder auferstanden, in den Himmel gefahren und hat uns den Heiligen Geist noch nicht geschickt. Und was er dann tut, ja, wenige Zeit später, aber zu dem Zeitpunkt ist das noch nicht der Fall, aber lest mal, wie die Herzen der Menschen da schon Gottes Stimme hören und ihm folgen. Ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Also ganz wichtig, Lukas Evangelium Kapitel 3, Vers 4 bis 6 ist die Ankündigung und dann 10 bis Vers 10 bis 14. Also das ist schon entscheidend. Lest mal durch das ganze Kapitel, da die Verse von 1 bis 22, wo der Johannes der Täufer den Menschen hilft, wo Menschen fragen, ja, also was müssen wir denn tun jetzt oder was können wir tun als reuige Sünder? Und er gibt ihnen dann schon ein paar praktische Hinweise. Es ist wirklich erstaunlich, dass da der Heilige Geist schon sehr stark durch Johannes den Täufer wirkt. Und die Herzen der Menschen schon Christus zuwendet. Und nun aber, nachdem eben Christus gestorben ist und auferstanden ist und den Heiligen Geist in den Himmel gefahren ist, als Gott im Fleische und in körperlicher Form und eben den Heiligen Geist geschickt hat, lest mal die Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 16 bis 40. Die Apostelgeschichte, auch im Neuen Testament, Kapitel 16, Vers 16 bis 40 und lest mal besonders Vers 30. Schaut mal da, was da jemand fragt, der sagt, was muss ich tun, um erlöst zu werden? Ja? Also hören und folgen, das sind ein paar Beispiele, die wir hier haben aus der Bibel. Und ja, es ist schon erstaunlich. Also geht mal rein, da liest mal durch. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort, auch dass du uns hilfst, dir zu hören, zuzuhören, zu folgen. Und ja, dass du uns hilfst, eben in deinem Wort uns viele Beispiele gibst, echte Menschen, ja, Menschen, wirkliche Situationen und Menschen und Begebenheiten. Und dass wir lernen können, wie du in und durch andere Menschen wirkst. Und ja, wir beten, dass du uns allen, dass du uns alle stärkst in unserem Glauben. Wir können das in unserer eigenen Kraft nicht tun. Und vor allem in schwierigen Situationen und besonders wenn wir nicht weiter wissen, tun wir gut daran, dir weiter, dass wir dir folgen, uns dir zuwenden und nicht abwenden. Und dass wir dann eben hören können, was du in unser Herzen sprichst durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr Jesus, und lieben dich und beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.